Was sind deine Erinnerungen von den Frauen? Was haben die gemacht? Ich habe nicht so gute Beziehung zu meiner Mutter gehabt. Mhm. Ja? War dir viele Kinder? Ja, wir waren 7 Kinder. Mhm. Und die Beziehung zu meiner Mutter war nicht gut, weil ich habe etwas entdeckt. Na? Ich habe entdeckt, dass die Geschichte, das hat angefangen mit meinem Vater und meiner Mutter. Na? Mit meiner eigenen Recherche habe ich gesehen, dass diese Ehe nicht so schön war. Und ich bin auf die Seite meines Vaters. Und mein Vater ist gestorben, ich war vielleicht 6 Jahre alt. Na? Und ich habe was zu sagen. Und ich habe auch gesehen, wie, also wirklich mit meiner Mutter, die Beziehung ist nicht gut. Na? Vielleicht war da auch für dich eben keine Zukunft, kein Rollenmodell oder so, kein weibliches Rollenmodell, das dir irgendwelche Wege eröffnet hätte. Und deswegen hast du dich an die männlichen, ja, Rollenmodelle gehalten. Ja, das ist schön, dass du die Frage stellst, weil bei mir irgendwie ist blockiert, ist zu. Ja. Das stimmt. Hm. Wirklich ist wirklich zu. Weil, wenn ich über diese Sachen erzähle, dann kommt mir die Tränen. Hm. Das ist wirklich zu bei mir. Hm. Ja, schwierig. Okay. Ja, das ist, weil meine Mutter, das ist so in Afrika, nicht nur in Afrika, auch hier. Ne? Aber bei mir war, das hat mit Hexerei oder okay, mit traditioneller Medizin und sowas zu tun? Ja, das ist wie traditionelles Wissen, indigenes Wissen. Ja, das ist wie ein Ritual, dass man in einer Familie immer eine Person opfern soll. Opfer? Eine Person soll man opfern? Ja, damit man nennt das Macht. Das ist eine Art von Glaube, Claudia. Das heißt, man glaubt, Häuptling der Familie zu sein. Man glaubt erstmal so. Ich spreche erstmal allgemein. Man glaubt, man ist Abling von dieser Familie und man hat gewisse Macht. Und um diese Macht immer zu haben, soll man immer eine Person opfern. Mhm. Ne? Und ich war dran. Die haben schon viele Leute in meiner Familie geopfert. Also wirklich buchstäblich geopfert, getötet? Ja. Getötet? Oder? Wirklich? Ja. Weil meistens ist es so, dass, dass man dann für eine Person ein Opfer bringt. Also das stellvertretend für einen Menschen wird dann ein Tier geopfert oder dergleichen. Genau. Das ist ganz üblich, ja, eigentlich. Ja, ja, ja. So in der menschlichen Gesellschaft gibt es, ja, ganz viele von solchen Geschichten. Geschichte, ja. Aber bei uns war ja fast alle 2 Jahre so, stirb ein. Und irgendwann war ich dann dran. Ich soll dann sterben, ne? Man soll mich dann opfern. Aber das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert. Und was Schönes war, ich habe das dann gesehen. Man hat die Fähigkeiten, solche Sachen zu sehen. Wenn man schläft, man sieht das. Ich habe das gesehen. Und danach habe ich dann gesagt, ich werde euch dann offenbaren, also ich werde darüber sprechen. Ne? Und dann habe ich auch tatsächlich gemacht, habe ich auch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich wohne in Deutschland. Ich habe etwas in Deutschland gelernt, dass wenn man Probleme hat, man soll das offen sprechen. Und jetzt, ich spreche über meine eigene Mutter, weil die möchte mich umbringen, ne? Wegen ihrer Macht sozusagen. Aber ich lasse es nicht zu. Und dann habe ich mich getrennt mit der Familie 15 Jahre lang. Und das hat aber funktioniert, weil dann ich habe mich zurückgezogen in Deutschland und ich hatte mit meiner Mutter nicht mehr zu tun gehabt, ne? Und danach habe ich dann recherchiert, wer solche Sachen erlebt hat, ne? Und habe ich einen Mann in der Schweiz, der hat ein Buch geschrieben über diese Geschichte, diese afrikanische Geschichte, wie die Menschen umbringen. Ich habe das Buch auch gekauft. Also, um zu zeigen, dass was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, ist eine Tatsache. Weil es gibt wirklich Menschen, die über sowas schreiben. Hexerei. Das gibt's. Das ist keine, wie sagt man das? Das ist nicht frei erfunden oder so. Ich habe das wirklich erlebt. Man nennt das in Französisch Sorcellerie. Ja. Wie nennt man das auf Deutsch? Gibt es eine Begriff in... Zauberkraft, Zauber... Was? Ne? Zauberei. Ich weiß nicht genau, wie man das... Die Macht, Menschen zu vernichten, wirklich. Zu töten, umzubringen. Ja, es ist ja eine Art von Aberglaube, ne? Dass wenn ein Mensch stirbt, dann hält man anderes Unglück ab oder irgendwie sowas. Meistens. Meistens sind die Zusammenhänge irgendwie so. Ja. Das ist ja, ja. Also die Geschichte, die ich erzähle mit meiner Familie, ist ja, das ist wirklich so. Die haben wirklich geglaubt, dass deren Fetisch, ne, die sollen wirklich menschliche Blut abgeben, damit das immer bleibt, damit die immer diese Macht haben. Das ist ein Glaube. Also war das in deiner Community, wo du aufgewachsen bist, war das üblich, war das sehr präsent? Das ist immer, bis jetzt immer noch. Ist immer noch? Ja, immer noch. Weil du bist ja in dieser Familie, du kriegst ja nicht mit. Du siehst nur, ich sehe nur, wie die Leute sterben. Ich verstehe nicht, warum die Leute so sterben. Aber irgendwann war ich selber dran, dann habe ich das kapiert. Und dann habe ich die Sachen dann... auch erzählt in Kongo, in einer Sendung, weil bei uns gibt es solche Sendungen, wer hat was zu erzählen und so, ne? Dann gehst du dahin, dann erzählst du. Dann habe ich die Sachen erzählt. Und das hatte auch eine Wirkung, weil man hört das dann in Radio, ne? Was ich erzählt habe. Und das hat eine Auswirkung gemacht in der Familie, weil die haben sich dann geschämt. Und das war dann zwischen meiner Familie, diese Gruppierung und meine Geschwister und mit mir so eine Kampf. Weil, ja, wieso kannst du sowas erzählen und so. Ich habe gesagt, ja, das ist meine Methode, meine Strategie, mich zu beschützen. Ne? Weil ich sage ja, ihr glaubt an sowas, aber ich glaube an sowas nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich benutze jetzt die Medien, um mich zu beschützen. Aber die waren dann nicht einverstanden, ne? Und die haben gesagt, ja, du hast unsere Mutter dann offenbart, ne? Du bist, wie sagt man das? Du bist eine Verräterin, so, ne? So haben die mich dann gesehen. Dann habe ich habe mich dann zurückgezogen. Ich bin zurück nach Deutschland, mich zurückgezogen. Und die waren auch, das war wirklich eine Trennung, 15 Jahre lang. Gab es bei dir in der Community auch Frauen, die Chief wurden, also Anführerinnen? Ja, weil in der Familie, das ist Matriarchal. Ne? Das ist die erste Frau, die diese Macht übernimmt. Mhm. Ja, und das war meine Mutter. Und nach meiner Mutter dann kommt dann meine erste Schwester da. Ah, okay. So. Ja. Na? Und die haben diese Macht, immer die Leute zu vernichten. Ne? Das heißt, wenn diese Philosophie ist ja so, die haben Macht, das heißt, alle, die unten kommen, die können nicht hoch als diese Person sein. Hm. Verstehst du die Philosophie? Hm. Ihr bleibt nur unten. Aber ich glaube nicht, dass die Welt so ist. Jeder nach seinem Tempo, nach seiner Kraft oder so kommt weiter. Hm. Aber wieso ihr bestimmt schon, dass die anderen sollen unten sein, hm, und nur die Person, die man schon bestimmt habe, die kommt weiter. Hm. Verstehst du, Claudia? Ja, klar.